Die Teilnehmer des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung seien sich am 26. August im Kulturhaus 25. April in Pyongyang den Dokumentarfilm Die glänzende Geschichte eines jugendstarken Landes an. Zugegen waren dabei auch der stellvertretende Vorsitzende des ZKDA-PDAK Choi Ryong-hae und die Mitarbeiter des ZKDA-PDAK. Der Film zeigte eindrucksvoll die Geschichte der Führung der Jugendbewegung durch Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, die zum ersten Mal in der Geschichte die Idee für Wertschätzung der Jugend darlegten, ein Beispiel für die Lösung der Jugendfrage in der Weltgeschichte gaben und die TVRK in ein in der Welt beispielloses jugendstarkes Land verwandelten.